Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Expertenrunde. Ich freue mich heute, Ralf Brenner zu begrüßen. Ralf Brenner ist Coach, Berater und Dozent. Und sein Thema kann jeden von uns betreffen, ob persönlich, in der Familie oder Freundeskreis, und zwar schwere Erkrankungen. Hallo Herr Brenner, schön, dass Sie heute da Hallo, sind. Hallo liebe Frau Pinto, danke, gerne. Sie helfen mental in emotionalen Stressphasen, und zwar, wenn jemand erfährt, er ist schwer erkrankt. Und was Sie außerdem noch machen, Sie beschäftigen sich also jetzt nicht nur mit dem Patienten sozusagen, sondern auch binden die Angehörigen ein. Ist das so korrekt? Habe ich das so korrekt zusammengefasst? Ja, ziemlich, bis auf einen kleinen zusätzlichen Hinweis. Es geht nicht nur um Menschen, die gerade eine schwierige Diagnose erhalten haben, denen geht es naturgemäß ganz besonders schlecht. Nein, es geht auch um die, die mitten in einem Geschehen stecken. Was gern übersehen wird, sind zum Beispiel auch Menschen, die auf Transplantationslisten warten. Die stehen unter einem ungeheuren Druck. Allein auch vor dem Hintergrund, dass ja fast allen bekannt ist, dass die Spendensituation doch sehr bescheiden ist und viele, leider viele, müssen auf dieser Warteliste gestrichen werden, weil sie letztendlich ja zu lange warten mussten. Und das sind Menschen, die vielleicht schon sehr lange mit ihrer Erkrankung zu tun haben und die Diagnose auch schon lange haben, aber permanent unter einem ungeheuren emotionalen Druck stehen und deren Familie natürlich auch. Und nach meiner Erfahrung sind die Familien, manchmal die nahen Angehörigen, sogar noch stärker betroffen als der Erkrankte selbst, weil dazu noch ein großes Maß an Hilflosigkeit kommt. Und das wird oft übersehen, dass der Erkrankte in aller Regel nochmal 2, 3, 4 oder noch mehr Menschen um sich herum hat, die emotional genauso ein großes, mindestens genauso ein großes Problem haben mit der Situation wie der Erkrankte selbst. Also kurz gesagt, es geht um Menschen, die in schwierigen gesundheitlichen Situationen stecken, die sie für belastend halten. Das muss immer jeder für sich entscheiden, was ist für mich belastend. Manch einer wird sagen, ein Heuschnupfen ist für die meisten wohl nicht unbedingt ein Riesenproblem, für manch einen vielleicht aber doch. Und dann, das ist natürlich individuell zu betrachten. Im Regelfall sind es aber natürlich andere Erkrankungen, akute oder chronische, die zu diesen beschriebenen emotionalen und mentalen Belastungen führen. Ja, stimmt. Die Patienten, die auf der Warteliste stehen für eine Transplantation, die sind ja im permanenten Stress. Ja. Das heißt, sie müssen immer abwarten, klingelt das Telefon, muss ich mit meinem Koffer ganz schnell in die Klinik rein. Das ist, an die hatte ich gar nicht gedacht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, aber es stimmt, ich komme ja auch aus dem Bereich und das ist nicht zu unterschätzen. Nein. Und ich weiß nicht, ob Sie da mit mir d'accord gehen, aber die Ärzte sind in dem Bereich nicht wirklich ausgebildet. Und ich sehe auch nicht, dass wir eine gute Beratung haben oder genügend, sagen wir mal genügend, gute Beratung, ja, aber nicht genügend Beratung, um sehr viele Menschen dort abzufangen, wo sie gerade ja sozusagen am Abgrund stehen. Oder sehe ich das verkehrt als Laie? Nein, das sehen Sie durchaus richtig. Und hier könnte ich eine mehrteilige oder sollte ich vielleicht eine mehrteilige Antwort geben. Zum einen, ja, die Ausbildung der Ärzte ist zwar besser geworden in diesem Bereich, ist aber immer noch, ja, wie soll ich mal sagen, was nach meiner Erfahrung nicht ausreichend, um jemanden, der, ich nehme jetzt mal wieder den akut betroffenen Patienten, wirklich aufzufangen. Das kann der auch wahrscheinlich gar nicht leisten, denn sobald dieser Patient die Tür hinter sich schließt, also die Praxistür, dann ist er mit sich allein und hat dieses Problem ab dann zu verarbeiten. Und Ärzte sagen mir im Grunde genommen nur das, was ich selbst auch erleben musste, denn ich habe ja sehr vieles auch selbst durchmachen müssen, dass ein Mensch, der eine schwere Diagnose erhält, zunächst mal in eine Art Schockstarre gerät, der versteht gar nicht, was hier passiert. Und erst später, wenn diese erste Schockstarre gefallen ist, dann beginnt er so langsam zu realisieren, was eigentlich passiert ist. Und dann kommen eigentlich fast immer gleiche Abfolgen von inneren Reaktionen, denen dann dieser Mensch zunächst mal völlig hilflos ausgeliefert ist, weil er keinerlei Hilfe von nirgendwo erhält. Denn man würde ja vielleicht zunächst auf die Idee kommen, dass hierbei Psychologen helfen könnten. Und ich sage mal, ja, sie würden wohl auch helfen können in einem gewissen Ausmaß, weil sie ja immerhin eine Ausbildung haben, die in die richtige Richtung geht. Aber ein Psychologe steht ihnen nicht zur Verfügung, wenn sie dort als Erkrankter zur Tür hinausgehen. Wenn sie Glück haben, bekommen sie in den nächsten Monaten einen allerersten Termin für ein erstes Gespräch mit einem Psychologen. Und nach einem halben Jahr kann vielleicht die Behandlung einsetzen. Und dann müssen sie noch verdammtes Glück haben, entschuldigen Sie, wenn ich mich so deutlich ausdrücke, dass sie auch noch den Richtigen erwischen, der gerade zu ihnen passt und dieses Metier, dieses Thema auch wirklich gut versteht. Und ich habe da wirklich eigene Erfahrung en masse mit zig Psychologen und weiß, dass nichts gegen die psychologische Ausbildung spricht, aber sie ist nicht per se dafür gedacht, um sich mit solchen Menschen wirklich richtig zu befassen. Nun bin ich auch kein Psychologe. Ich bin vielleicht psychologisch beratend tätig oder nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt sogar. Aber ich weiß ganz genau, wie es Menschen geht, weil ich letztlich alles selbst erfahren habe, die in solche Situationen geraten und alles Weitere erleben mussten. Und ich weiß auch, wie es aussieht, wenn es ganz, ganz schwarz wird. Und ich habe halt Wege gefunden für mich, um eine solche Situation optimal, so möchte ich es mal sagen, zu durchleben. Und das sind letztlich auch Mittel, die ich dort gefunden habe und Wege, die ich heute anderen aufzeigen kann, die in einer Stresssituation wie der nicht anfangen können, in ungeheuren Mengen an Ratgebern zu suchen, Ratgebern in schriftlicher oder visueller Form. Was könnte mir jetzt helfen in meiner Situation? Das packen sie auch gar nicht, wenn sie unter solch einem Druck stehen, irgendwas da in dieser Form zu konsumieren. Das nehme ich im Prinzip den Menschen, den Betroffenen ab und biete in dem ersten Baustein meines Phoenixweg-Drei-Säulen-Konzeptes an, dass ich diesen Menschen Mittel an die Hand gebe, um mit ihren akuten Ängsten, die erstmal das Drückendste sind, fertig zu werden, um mit diesem Problem, um dieses Problem handeln zu können, leichter, besser zu handeln, diese Ängste zu entschärfen und dadurch letztlich auch die Grundlage schaffen, wenn diese furchtbare Emotion besser im Griff ist, dass wieder Luft da ist, um in den Bereich anderer, wirklich besserer innerer Zustände zu kommen und dann wieder auf dem Weg es möglich zu machen, zu Hoffnung, zu Zuversicht und anderen positiven Zuständen zu kommen. Das, wenn ich Sie jetzt gerade mal hier unterbreche, ja. Sie hatten ja gesagt, es gibt also da sozusagen verschiedene Phasen. Also wenn ich Glück habe, finde ich gleich einen Psychologen oder nicht später. Aber heißt es eigentlich, dass das wie die Trauerphase auch in verschiedenen Phasen abläuft, dass dieser Stress auch sich verändert, also vom Anfang, ich habe die Nachricht bekommen, dass dann in 3 Monaten zum Beispiel ich auf einem anderen Level bin? Also es gibt da einen, so wie ich den immer wieder erkenne, einen natürlichen Ablauf. Das ist zum Ersten das Nicht-Wahrhaben-Wollen, was dort passiert. Dann irgendwann setzt das Rebellieren ein. Warum ich? Wieso musste mir das passieren? Und so weiter und so fort. Danach folgt oft eine Phase der Akzeptanz. Dann versucht man hinzunehmen, was einfach nicht zu ändern ist. Und diese Phasen sind natürlich bei jedem etwas anders und die müssen auch nicht immer genauso ablaufen, aber im Großen und Ganzen ist feststellbar, dass das ungefähr so geht. Aber in all diesen Bereichen sind natürlich massive Emotionen da, die Stress verursachen. Und Stress, das wissen wir heute, ist im Grunde genommen für fast alle Erkrankungen, die wir haben, ursächlich. Und wenn ich sowieso schon krank bin, dann ist es natürlich wenig förderlich für mich und mein, Immunsystem, wenn ich zusätzlichen Stress noch bekomme und den nicht in den Griff kriege, weil ich nicht über die Möglichkeiten verfüge, so einen Stress abzubauen und vielleicht sogar umzudrehen. Und das ist letztlich, was ich versuche, Menschen an die Hand zu geben. Aber Stress blockiert ja auch. Ja. Das heißt, es blockiert ja auch mein Denken und mein Handeln. Ja. Ja? Also ich kann, wenn ich in dieser akuten Stressphase bin, ja gar nicht, ich will es jetzt mal so ganz laienhaft sagen, klar denken. Genau. Es blockiert mich ja komplett, ja. Es stresst mich, es stresst mein Immunsystem, mein ganzes Inneres sozusagen, und gleichzeitig habe ich keine Möglichkeit, von diesem hohen Stresslevel wieder runterzukommen. Ist das so ungefähr so zusammengefasst? Ja, genau, das ist ein Teufelskreis, wirklich ein Teufelskreis im wahrsten Wortsinne. Wir haben hier auch noch das besondere Phänomen, dass Angst, die sich in uns bildet, immer wieder ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit zieht. Das ist letztlich auch von der Natur, so will ich das mal sagen, bewusst so gemacht worden. Denn wenn wir Angst haben, dann geht es um etwas. Wir sollen uns schützen, wir sollen irgendwie reagieren. Und diese Stresssituation ist ja nichts anderes als eine individuelle Reaktion auf das, was passiert. Und das Ausschütten von Stresshormonen, Cortisol. Und damit werden wir dann unseren Körper fluten. Und das, wenn wir diese Situation nicht loswerden. Und das ist bei Menschen, die bei ihrem Leben oder um ihr Leben fürchten, ist das so, dann sind wir permanent geflutet von Cortisol und Cortisol-Einwirkungen auf den Körper. Das sollen Mediziner erklären, aber ich weiß das ganz genau, sind natürlich nicht gut. Die wirken kontraproduktiv für einen Heilungsprozess. Und das geht also immer mal zuerst aus meiner Sicht darum, Stress zu reduzieren. Und im Übrigen stimmen mir da auch Ärzte zu. Die wünschen sich eigentlich, dass ihre Patienten in eine zusätzliche Obhut kommen, die ihnen zuarbeitet, sodass sie viel besser handeln können, dass ihre Behandlung besser funktionieren kann, wenn eben der Patient, wenn er wieder zur Tür hinausgeht und zu Hause ist, dann eben mit sich, mit seiner Interna besser umgehen kann. Und das ist, was leider den meisten fehlt, weil wir kriegen das nicht in der Schule vermittelt, obwohl das eigentlich das Wichtigste im Leben überhaupt ist. Das Kontrollieren der Gedanken und Gefühle, hören wir darüber in aller Regel nichts. Nein, weil ja auch unser Schulsystem auf Leistung ausgerichtet Richtig. Ist. Richtig. Ja? Das heißt also, wir haben heute um 8 Uhr fängt der Unterricht an, der geht bis 2 Uhr. Dazwischen haben wir 2 Klassenarbeiten zu schreiben. Und es wird immer erwartet, auch von Schülern, auch von den Grundschülern, dass wir funktionieren. Ja? Und im Büro, oder auch ja, man sitzt am Schreibtisch und hat Stress. Und wir können diesen Stress ja nicht abbauen. Das heißt aber auch, dass im Prinzip Ihr Coaching darauf ausgerichtet ist, zum Beispiel auch den Burnout zu verringern oder zu verhindern. Wie? Ja, letztendlich kann natürlich dies eine Folge sein, denn ein Burnout ist ja immer noch ein relativ undefinierter Zustand. Mhm. Ich bin ja nun auch zertifizierter Burnout-Berater, deswegen kenne ich mich da so ein bisschen aus. Deswegen habe ich es auch erwähnt. Ja, danke. Okay. Frau Pinto, es ist so ein Burnout, der entsteht bei dem einen früher, bei dem anderen später. Die Resilienz ist bei jedem anders. Und natürlich werden wir dem Burnout, wenn wir ihm denn begegnen, später begegnen, wenn wir denn in der Lage sind, unsere interne Kommunikation, unser internes Geschehen besser im Griff zu haben. Wenn es mir gelingt, meine Gedanken vollständig abzuschalten für Stunden und nicht nur für eine Minute oder zwei, wenn man das überhaupt schafft. Diese Fähigkeit versetzt in Entspannungszustände, die ungeheuer groß sind, viel, viel größer als herkömmliche Entspannungszustände, wenn ich sie denn erreichen kann. Es gibt also wunderbare Mittel, um solches Angstgeschehen, solches Stressgeschehen zu unterbrechen, um dann letztendlich dort anzusetzen, um zu sagen, das ist mal das Erste, damit ich hier einen Schnitt reinkriege und wie Sie vorhin so richtig gesagt haben, ich kann ja nicht mehr denken, wenn ich ständig unter Angst und Stress bin. Wenn ich das aber in dem Griff habe und wenn ich dann auch noch spüre durch mehr oder weniger große Fortschritte Tag für Tag, Ich bin dem nicht mehr hilflos ausgeliefert, was hier in mir abläuft. Sorry. Ich kann also, wenn die nächste Angst auftaucht, kann ich der gelassener entgegensehen. Ich muss nicht mehr, Achtung, ganz wichtig, Angst vor der Angst haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wer einmal solche Zustände erlebt hat und hat seinen nächsten Termin zum Beispiel, der kriegt doch schon wieder Angst vor der nächsten Angst. Und das sind wirklich Teufelskreise, die zu durchbrechen von großer Wichtigkeit ist. Und ich sage es noch einmal, Ärzte, und ich habe schon mit vielen gesprochen, erstmal, weil ich persönlich so viele besuchen musste, aber auch in dieser Eigenschaft, in der ich arbeite, sind froh darüber, wenn sie einen Patienten vor sich sitzen haben, der sein Interna viel besser im Griff hat, der nicht zu Hause völlig durcheinander ist und vielleicht sogar einen Zustand erzeugt, vor dem die Ärzte eine große Angst haben. Das Gegenteil vom Placebo, nämlich den Nocebo-Effekt. Das heißt also, die Patienten glauben dann nicht mehr an die Wirkung dieser Erkrankung, dieser Behandlung. Und die einsetzende Behandlung, auch Medikamente, kommen dann nicht mehr zu dem Ergebnis, was sich der Arzt eigentlich wünscht. Also im Prinzip arbeite ich für den Patienten, für seinen Angehörigen und für den Arzt. Allen dreien ist damit ideal geholfen, wenn sie sich auf diese Weise helfen lassen möchten. Also wenn Sie hatten ja vorhin gerade die Angst angesprochen. Also einmal die Angst natürlich. Angenommen, ich bin jetzt Krebspatient, dann muss ich ja hingehen und dann der Tumormarker bekomme ich. Und ja. Die Angst ist natürlich da, geht der Blutdruck hoch, das ist auch ganz klar. Aber was mir jetzt gerade so eingefallen ist, die Angst vor der Angst, es geht ja auch um Phobien. Viele Menschen haben ja Phobien, ob das jetzt die Höhenphobie ist oder Klaustrophobie oder was auch immer. Könnte man denn diese Entspannung, die Sie gerade angesprochen haben, auch für solche Personen einsetzen? Meine Arbeit ist nicht primär darauf ausgelegt, Phobien zu beseitigen. Aber die Techniken, die ich in den einzelnen Säulen vermittle, sind durchaus in der Lage, wer sie denn für sich dann anwenden möchte, auch solche Dinge zu bekämpfen. Zum Beispiel die in der zweiten Säule vermittelte mentale Resonanzmethode. Die sorgt dafür, dass ich zum Beispiel so eine Spinnenphobie oder eine Fahrstuhlphobie oder irgend so etwas loswerden kann, wenn ich sie richtig anwende. Es sind ja nichts anderes als abgelegte Muster in uns, Glaubenssätze, die letztendlich immer wieder wirken. Sobald ich die Spinne wieder sehe, sobald ich wieder im Fahrstuhl stehe, geht das los. Dann bricht die Angst aus, der Schweiß läuft und so weiter. Und wenn es mir gelingt, dieses Muster, was dort abläuft, zu durchbrechen und aufzulösen, und das geht mit gewissen Methoden, dann kann ich natürlich auch eine Phobie auflösen, so wie die Techniken, die ich in den verschiedenen Bausteinen vermittle, natürlich nicht nur für diesen Zweck brauchbar sind, sondern sie sind auch für andere Zwecke brauchbar. Nicht? Mit einem Hammer können Sie natürlich einen Nagel einschlagen, aber Sie können auch irgendwas kaputt schlagen. Sie können also ein Werkzeug in der Regel auch für andere Zwecke verwenden, durchaus sinnvolle Zwecke. Also um die Frage zu beantworten, ja klar, Phobien sind auch damit zu lösen, bestimmten Techniken, ja. Ja, weil ich denke einfach, dass es auch für viele Menschen ein Problem, ja, die leiden darunter. Viele Menschen leiden darunter und haben im Prinzip immer Angst, dass sie diesem Auslöser der Phobie wieder begegnen. Ja, der Auslöser der Phobie kann schon der nächste Gang zum Arzt sein übrigens, nicht? Alleine weißen Kittel zu sehen. Die Weißkittelphobie ist ja durchaus bekannt. Insofern ist das natürlich ganz klar hier mit Ja zu beantworten. Diese Probleme können und müssen beseitigt werden. Es geht letztlich darum, Chef im eigenen Inneren zu werden und nicht mehr das Opfer dieser ganzen Zustände, die wir erleben müssen, weil wir nicht wissen, wie wir das in den Griff bekommen. Wir wissen nicht in aller Regel, wie kriegen wir unsere Gedanken in den Griff. Warum werden wir immer wieder von bestimmten Gedanken gejagt, die dann auch wieder ihre bestimmten Emotionen nach sich ziehen? Emotionen sind ja nichts weiter als eine chemische Fortführung von Gedanken in unserem Körper. Die werden ausgelöst durch bestimmte Botenstoffe, die durch den Gedanken erzeugt werden in unserem Gehirn. Die werden in Millisekunden ausgeschüttet und wir erleben das zum Gedanken passende Gefühl, die Emotion. So, Also das gehört immer zusammen. Unsere Gedanken sind der einzige Weg, unser Leben zu steuern. Wir haben kein weiteres Instrument, nur dies eine. Und wenn wir nicht in der Lage sind, und das gilt für die weit überwiegende Mehrheit der Menschen, soweit ich das überblicken kann, die ich kenne sowieso und für den Rest glaube ich auch, die weit überwiegende Mehrheit ist sich dieser Tatsache, die ich gerade eben hier vorgetragen habe, erstmal gar nicht bewusst. Zweitens, noch weniger ist, sind die meisten in der Lage, ihre Gedanken wirklich gezielt zu steuern, mit ihnen umzugehen, sondern es geht im Gegenteil genau andersrum. Es ist eher so, dass die meisten, ich sehe da immer so ein Bild vor mir, wissen Sie, so ein Wildpferd, Sie haben das ja in den Filmen früher schon mal gesehen, wenn das zugeritten wurde, so ein ganz neues. Da setzt sich einer drauf und der wird dann 20 Mal abgeschmissen und bevor dieses Pferd dann zahm ist, ist er schon 100 Mal da runtergefallen, aber irgendwann kriegt das dann und dann plötzlich macht das Pferd, was der Reiter will. Aber wir sind in der Regel, viele von uns sind jedenfalls Opfer ihres Verstandes, ihrer Gedanken und müssen das Pferd, also die Gedanken, traben lassen und traben hinterher. Und das ist natürlich in einem Krankheitsgeschehen ganz besonders tragisch. Ja, Sie hatten vorhin das Thema angesprochen, Entspannung. Also ich bin ja Laie und mir fällt eigentlich nur so Yoga oder so etwas ein. Wie arbeiten Sie denn? Was für eine Entspannung? Weil Sie sagten, es geht über mehrere Stunden. Wie läuft denn das ab? Nein, es gibt einfach eine ganze Reihe von verschiedenen Methoden. Eine, die ich gerade ansprach, ist eine besondere Form der Aufmerksamkeitssteuerung, die dazu führt, dass wir unsere Gedanken vollständig abschalten können. Und in der Folge, wie ich das gerade erklärt habe, auch die Emotionen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht mehr präsent bin. Ich bin viel präsenter noch als vorher, denn mein Verstand hat dann vollständig oder jedenfalls sehr weitgehend aufgehört zu arbeiten. Ich bin auf einer neuen Ebene in mir angelangt und die ist viel produktiver. Hier hört auch der Verstand mit seinen ganzen Prägungen auf, störend einzuwirken auf meinen Körper, auf meinen Geist, auf meine Seele. Er ist ruhig und wenn er ruhig ist, dann kommen nicht Emotionen, sondern Gefühle hoch, die also durchwegs nur positiv sind. Wir haben im Grunde unseres Innersten haben wir nur positive Gefühle. Einzig in unserem Verstand sind wir in der Lage, positive und negative, besser gesagt angenehme und unangenehme Emotionen zu empfinden. Und die brauchen auch immer einen Auslöser. Wenn ich was Schönes fühlen möchte, dann brauche ich einen Auslöser für was Schönes und umgekehrt. Diese Zustände, die ich da gerade beschrieben habe, die brauchen keine Auslöser. Da reicht es einfach, den Verstand flach zu legen und so weit runterzufahren, dass ich wirklich nicht mehr denken muss. Und das ist ein traumhafter Zustand, der gerade für jemanden, der in einer schweren Stresssituation ist, ein Jungbrunnen sondergleichen ist. Aber es gibt noch viele andere Techniken aus der Mentalfeldtechnik, aus der Akupressur, aus der mentalen Akupressur, Selbsthypnose-Techniken, Meditationstechniken. Es gibt so viele Möglichkeiten, um entspannend auf sich und seine Gedanken einzuwirken. Und die werden auch da wird ja auch ungeheuer viel angeboten in den verschiedensten Ratgebern. Aber wenn Sie in der Situation sind, sich die dann anzueignen und die richtige für sich herauszusuchen, das ist nicht ganz einfach. Und deswegen helfe ich dort Menschen, das für sie Beste in der Situation herauszusuchen. Das heißt, Sie schulen dann auch dementsprechend, ja, oder? Ja. Also Sie zeigen, also es ist ja jeder, ist ja, denke ich, so ein etwas anderer Typ und der andere spricht vielleicht eher auf die Technik an, der andere auf die. Das heißt, Sie finden das dann im Gespräch heraus. Und wenden dann die Methode an, die auf Ihren Klienten passt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Genau, es geht natürlich jetzt zunächst darum, wo ist der aktuelle Bedarf? Was ist jetzt wirklich wichtig für diesen Menschen? Und wie ich schon gerade sagte, in aller Regel fängt man bei eins an, also erstmal diese Emotionen in den Griff bekommen. Dann werden wir in zwei suchen nach Auslösern für mögliche ständig wiederkehrende Emotionen und Gedanken, das sind alles abgelegte Muster. Wir haben ja in unserem Leben ungeheuer viel emotionalen und mentalen Ballast aufgenommen, der in uns ruht, beziehungsweise auch nicht ruht. Viele gehen ja davon aus, dass genau dieser Ballast, dieser emotionale, sehr stark dazu beiträgt, dass wir überhaupt erst erkranken. Darüber kann man streiten. Ich halte das auch für sehr wahrscheinlich. Ich habe auch eigene Entwicklungen in diesem Bereich erleben müssen, selbst und andere mit anderen auch. Und dann geht es darum, letztendlich auch im nächsten Schritt zu schauen, wie geht es denn dann weiter, wenn ich diesen Prozess überwunden habe? Ich habe vielleicht sogar meinen Krebs oder irgendeine andere schwere Krankheit überwunden. Was kann ich tun, damit es nicht wieder passiert? Damit sich meine Gesundheit stabilisiert, damit ich möglichst gute Bedingungen in meinem Inneren schaffe, dass ich gesund bleiben kann oder gesünder werden kann. Immer in Kooperation mit dem behandelnden Arzt. Das ist immer ein paralleles Arbeiten im Idealfall. Der zieht seine qualifizierte Behandlung durch, der Patient macht mit und kriegt von mir an die Hand, dass er optimal im Inneren eingestellt ist, um diesen Prozess der Behandlung und den danach folgenden Prozess des Heilwerdens möglichst gut bewältigen zu können. Ich muss jetzt nochmal auf unseren Anfang zurückkommen. Da hatte ich ja gesagt, Sie binden auch die Familie mit ein. Das ist ja etwas, was eigentlich Sie mit dem Phoenix-Weg ja doch sehr unterscheidet von anderen Coaching-Systemen. Wie passiert das? Wie binden Sie die Familie ein? Wie ich schon sagte, ergibt sich in den meisten Fällen eine natürliche Betroffenheit der nächsten Angehörigen. Meistens sind es die. Manchmal sind es auch Freunde oder Kollegen. Aber ich habe das erst einmal erlebt, dass es bei Freunden, dass es da gewünscht wurde, da mitzuarbeiten. Aber in aller Regel ist es die engere Familie. Es gibt ein Familiencoaching, das ich anbiete, oder auch ein Paarcoaching. Hier nehmen wir dann eben beide her und kriegen beide gleichzeitig Informationen an die Hand, die ihnen helfen, denn die haben ja fast identische, identische emotionale Situation oder mental-emotionale Situation. Und deswegen, was dem einen dort hilft, hilft dem anderen auch. Und wenn es dem einen besser geht, geht es auch dem anderen wieder besser. Das ist wie ein Ping-Pong-Spiel. Und wenn die beiden nun gemeinsam diesen Weg gehen, dieses Paar, was hier drin steckt in der Situation, oder sogar die ganze Familie, dann wird es viel einfacher. Dann haben die auch mehr Verständnis dafür, dass jetzt Veränderungen vor sich gehen, also im Patienten, beziehungsweise verstehen besser, was hier abläuft. Und ich erlebe hier eigentlich immer eine sehr positive Resonanz, weil es geht ja darum, erkennbare Fortschritte zu schaffen, sodass einfach das Gefühl entsteht, hier passiert was, es geht in die richtige Richtung, es geht mir besser. Und daraus entsteht Zuversicht. Und Zuversicht ist das absolut Wichtigste für jemanden, der in einer Krankheitssituation steckt. Zuversicht. Und diese Zuversicht, wenn sie denn tragen soll, die kann nur in ihm selbst entstehen. Und die kann er eben so am besten realisieren, wenn er spürt, Mensch, ich habe wesentlich mehr Möglichkeiten, als ich das bisher geglaubt habe. Die Zuversicht wächst aber auch, denke ich, wenn der Partner auch zuversichtlich ist. Also wenn beide sozusagen einen Strang ziehen, wenn ich das jetzt mal so überspitzt formuliere, dann ist das ja eigentlich eher nicht eine doppelte Wirkung, aber eine sehr, sehr große Unterstützung. Ja? Denn wenn ich einen Partner zu Hause habe, der die gleiche Denkweise hat wie ich und der auch zuversichtlich ist, dann hilft es sicher auch dem Erkrankten, oder? Unbedingt. Das ist, was ich vorhin gerade mit dem Begriff des Ping-Pong-Spiels andeutete. Ja. Wir wissen ja auch, dass bei Menschen, die sich nahestehen, die Gehirnwellen sehr ähnlich sind. Die sind fast synchron. Das heißt also, wir kennen das ja auch, dass wir spüren, ganz genau spüren, wie geht es denn diesem Menschen, der mir sehr nahe ist. Und das hat natürlich dann eine Folge. Wenn ich spüre, Mensch, dem geht es wirklich besser jetzt und die innere Befindlichkeit kommt hier in eine positivere, in einen positiveren Bereich. Ja, dann geht es auch dem betroffenen Angehörigen besser oder den Betroffenen, der Familie oder wie auch immer. Und umgekehrt, wenn ich spüre, meiner Familie geht es besser, dann geht es auch mir wieder besser. Weil mir als Krankem tut es doch nicht gut, wenn ich da meine Familie mit hängenden Ohren sehe und sehe, wie die mitleiden. Das ist doch ein wiederum ein Teufelskreis. Da zieht doch jeder den anderen mit hinein, im positiven wie im negativen Sinn. Und ich will natürlich alles im positiven Sinne erreichen. Absolut. Sie haben ja den Phoenixweg entwickelt, kann ich das so sagen? Ja. Ja. Können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was der Phoenixweg ist? Und Sie hatten ja vorhin auch schon mal angesprochen, die drei Säulen, die übrigens nachher auch im Podcast, also unten drunter, dann auch noch abgebildet werden, nur jetzt so für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Ja, wie ich das schon andeutete vorhin, es sind drei Teile, die oder drei Säulen, die den Phoenixweg ausmachen, die aufeinander aufbauen. In der ersten Säule geht es, und sie ist nicht grundlos an der ersten Stelle, geht es darum, die wie vorhin schon lang angesprochene Angst in den Griff zu bekommen und die Voraussetzungen im Inneren zu schaffen, um wieder Positives zu erleben, um Raum zu schaffen für positive Grundgefühle. Darum geht es also in der ersten Säule. Wenn jemand sagt, ich stecke hier in einer akuten Situation, die ich meistern möchte, dann kann er sich im Grunde genommen, wenn er sich nur darauf beschränken möchte, damit auch dann schon zufrieden geben und sagen, gut, das ist es, was hier wichtig ist und damit belasse ich es. Wenn jemand weitergehen möchte und möchte einfach gucken, was ist hier eigentlich möglicherweise an Botschaft hinter dieser Krankheit zu finden und finde ich in mir den Ballast, der mich hier belastet, der mir Probleme gemacht hat die ganze Zeit und der mich auch jetzt hier herunterzieht, dann geht es darum, diesen zu identifizieren und letzten Endes auch die Fähigkeit zu vermitteln, den abzuwerfen. Diesen Ballast, den praktisch alle aufgesammelt haben, denn wir wären sonst noch wie die Kinder, wenn wir nicht im Erwachsenwerden gehört das quasi mit dazu. Diesen Ballast gilt es im zweiten Schritt nach meiner Philosophie abzuwerfen. Dabei finden wir häufig Ursachen für Fehlentwicklungen in unserem Leben, was dann dazu führt, dass ich im dritten Schritt, in der dritten Säule dazu komme, meine Gesundheit und meine Selbstheilungskräfte zu stärken. Das ist wieder ein Element für sich selbst, für denjenigen, der sagt, das möchte ich gerne machen. Und neu leben zu lernen, denn die meisten Menschen haben es leider, weil sie nichts wissen über sich und ihr Innenleben, nicht gelernt, selbstbestimmt zu denken und zu handeln. Sie lassen sich also von Gedanken und Emotionen mittreiben, die ihr Leben bilden und sie hinterfragen sie nicht, weil das ist einfach so ihr Leben. Sie haben es übernommen, sie haben Denkweisen übernommen. Das ist so bei uns. Das ist auch gar nicht irgendwie negativ zu bewerten. Das ist die Entwicklung, die sich hier über Jahrhunderte einfach verselbstständigt hat. Und hier geht es darum, Denkweisen zu vermitteln und neue Denkweisen zu zeigen, damit ich einfach glücklicher, freier und selbstbestimmter in Zukunft leben kann. Und zu zeigen, wie ich auch damit meine Selbstheilungskräfte enorm beeinflussen kann, damit ich diesen Heilungsprozess, in dem ich hoffentlich drinstecke, auf diese Weise zusätzlich befördern kann. Faszinierend. Schön, dass Sie das so sagen. Das ist, deckt sich auch ziemlich so mit meinen Erfahrungen und so weiter ein, weil ich denke auch, dass viele Leute in der heutigen Zeit die Kleinigkeiten gar nicht sehen und sich auch an Kleinigkeiten gar nicht erfreuen, ob das jetzt der Sonnenaufgang ist oder die Wolken, die am Himmel ziehen, was auch immer. Herr Brenner, wir kommen leider schon fast ans Ende und ich würde Sie gerne fragen, welche Ziele und Wünsche haben Sie denn für Ihre Zukunft? Für Phoenixweg wünsche ich mir, und zwar völlig unabhängig davon, ob das Ganze jetzt wirtschaftliche Aspekte hat oder nicht, ich wünsche mir einfach, und nicht nur für Phoenixweg, nein, das muss ich dann anders sagen, ich wünsche mir, dass mehr Menschen viel besser über sich selbst Bescheid wissen. Ich habe hier bei uns, das fing damals an mit der Schule meiner Tochter, habe ich angefangen, gerade bei jungen Leuten ein bisschen Arbeit zu leisten und habe hier und da einen Vortrag halten dürfen vor jungen Leuten in Schulen. Das ist die Gruppe, wo es die jetzt ins Leben gehen, die jetzt, wenn sie jetzt die richtigen Informationen über sich selbst erhalten, dann können sie vielleicht schon mal ganz schlimme Entwicklungen aufhalten, kommen gar nicht erst in die Lage, ihr Innenleben falsch einzuschätzen. Denn wer weiß denn schon, wie wichtig das Denken und Fühlen ist? wie enorm wichtig das fürs Leben ist, wissen die meisten leider nicht. Und das wäre, was ich mir wünsche, damit einfach hier in der Prophylaxe nicht nur was die Gesundheit angeht, sondern auch, dass Menschen einfach glücklicher leben können, wenn sie herausfinden, wer sie wirklich sind und welche Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Das wissen doch die wenigsten. Das wäre etwas. Und für das Konzept Phönixweg wünsche ich mir, dass möglichst viele davon erfahren, dass sie ihren jeweiligen Prozessen nicht hilflos ausgeliefert sind. Es tut mir immer so leid, wenn ich sehen muss, in entfernten Fällen, auf die ich nun wirklich keinen Einfluss habe, wie viel ungeheures Leid durchlebt wird, ohne Notwendigkeit, nur weil die Menschen leider nicht wissen, dass sie über verschiedene Knöpfe im Inneren verfügen, mit denen sie das alles positiv beeinflussen könnten, aber sie wissen nichts davon. Sie sitzen auf einem Schatz, das ist wie ein Bettler, der auf einer Schatztruhe sitzt und bettelnd dort mit der offenen Hand sitzt und um einen Euro bittet und unter sich hat er Millionen. Also so ähnlich ist das in aller Regel und ich selber habe ungeheuer viel Positives für mich erreichen dürfen, obwohl es quasi hoffnungslos für mich war. Und ich habe vielen anderen auch schon helfen dürfen, auf ihren Wegen ganz tolle Entwicklungen zu erleben. Und ich wünsche mir das einfach für viele, viele. Dann würde ich sagen, Herr Brenner, danke für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich denke, wir sollten hier auch Schluss machen, weil was Besseres können wir dem Ganzen jetzt nicht mehr hinzufügen. Ja. Danke für die Information und ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg und natürlich auch Gesundheit. Bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich für Ihr Interesse. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin verbleibe ich Ihnen alles Liebe, alles Gute, Ihre Ruth Pinto.